nämlich aus Australien, aus den USA, aus England, Brasilien, Deutschland, Südafrika, aus Spanien und Finnland. Und der größte Teil dieser Musik kommt von einer neuen Sampler-LP namens Life is a Joke, also Das Leben ist ein Witz. Eine Samplerplatte, die von dem Weird System Label sehr liebevoll zusammengestellt wurde. Und das Weird Label ist ein Hamburger Label und sie fingen mit dem Projekt im Frühjahr 83 an und sind gerade damit fertig geworden, nachdem sie alle möglichen Fangespräche geführt haben und Briefe überall in die Welt verschickt sind. Und sie haben ein ähnliches Problem wie ich gehabt, beziehungsweise an gutes, interessantes Material heranzukommen, das nicht über die normale Industrieschiene läuft. Und ich habe also sofort Mitgefühl mit Weird System gehabt. Und wir hören heute Nacht unter anderen Stücken auch eine ganze Seite dieser Platte Life is a Joke, beziehungsweise von 9 verschiedenen Bands. Und lasst uns anfangen, und zwar mit Fang aus San Francisco, Red Threat. Guten Abend. Ja, Red Threat von der Gruppe Fang aus San Francisco, eine Band, die bekannter wurde durch viele Auftritte im Vorprogramm für die Dead Kennedys. Und das Lied Red Threat handelt von dem Mörder Charles Manson, der öfter in Songs irgendwie analysiert wurde und so zuletzt von Psychic TV auf ihrer Platte Dreams Less Sweet und nun hier von Fang. Also ich weiß nicht, ob sowas aus perverser, leichtsinniger Neugier und Faszination für Irrsinnigkeit entsteht oder aus echtem Engagement, um die Ursachen von Irrsinnigkeit festzustellen. Aber das ist auch kein kompliziertes Thema, vor allem ein moralisches Thema. Jedenfalls kommt die Gruppe Fang aus demselben Umfeld wie die Dead Kennedys und Black Flag und Flipper und solche Bands. Und solche Bands werden wir heute Nacht nicht hören, da wir sie alle schon kennen und was soll das bezwecken. Aber wir hören noch 2 Stücke aus den Staaten und erst von The Record jetzt. Hier ist der Titel Beef Baloney. My babies are talking about lowdown skakadoo. Homo said, my baby, just about a low down skankadoo. She don't like junkies, she don't like drunkies. She just wants my people learning. ja, Beef Bologna, also von der Gruppe The Record. Und der Titel kommt von der Langspielplatte 4. Und wie gesagt, der Titel ist schon etwas älter von Arne Axig, im Gegensatz zu den, also größten Teil der Songs heute Nacht, die nagelneu sind. The Record kommt aus Kalifornien und die LP 4 erscheint auf dem Slash-Label, dasselbe Label wie Violent Femme. Und die ganze Slash-Angelegenheit ist gerade an einer großen deutschen Plattenfirma verkauft worden. Und ob die Firma dann solche Bands wie The Record veröffentlichen werden, also, naja, wir werden einfach mal sehen, das glaube ich weniger. Und nun auch aus den Staaten, Agent Orange heißt diese Gruppe mit dem Titel Living in Darkness. Living in Darkness von der Gruppe Agent Orange, auch schon etwas älter, von 1981. Und Agent Orange kommt aus Fullerton in Kalifornien und die Platte erscheint auf dem Posh Boy Label. Die Platte heißt auch Living in Darkness, also das Titelstück von der Platte haben wir eben gehört. Und es steht auf dem Plattencover drauf, zahlen Sie nicht mehr als $6. Also ich glaube nicht, dass das Angebot für deutsche Fans gilt, die sich vielleicht ein Importexemplar besorgen möchten, aber es war trotzdem nett gemeint. Und nun zurück zu der Sampler Life is a Joke auf dem Weird System Label aus Italien jetzt, aus Alassio bei Rom. Hier ist die Gruppe Savage Circle mit dem Titel Dogs of War. Ja, Savage Circle mit dem Titel Dogs of War. Und Savage Circle aus Italien ist keine gewöhnliche Punkband, in dem sie auch mal Solo spielen auf Gitarre oder Schlagzeug. Und tja, so manche Punkbands brechen schon von den Traditionen aus, aber dann nicht ohne Vorwürfe zu kriegen von ihrer harten Fangemeinde. Und ja, sogar die Punkbands in England bestehen teilweise auf Entwicklung und Wachstum. Und ich sehe schon ein, dass Punkbands öfter keinen Anspruch darauf haben, sich künstlerisch zu entwickeln. Es ist einfach vielleicht ein Fanatismus in England, die ganze Zeit auf Entwicklung und Wachstum zu bestehen. Aber es ist trotzdem angenehm, finde ich irgendwie. Es ist zum Beispiel in England würde man ausgelacht werden, wenn man jetzt 1984 ein Damned oder Pistols T-Shirt tragen würde. Und Johnny Rotten wurde ausgelacht, weil er einige in the UK auch auf Tour spielte und deshalb eine Parodie von sich selber darstellte. Während hier in Deutschland sind sie weniger verbissen. Vor allem, sie haben hier, glaube ich, irgendwie einen ausgeprägten Sinn für Nostalgie und vielleicht könnte man das sogar sentimental nennen. Sie hängen auf jeden Fall noch in diesen Traditionen. Und wir hören jetzt eine Band aus Brasilien, Innocent heißt es, und dieser Titel heißt Misere e Fumi. Apenas quando quer viver, me dá de poder, me dá de poder. Tja, Innocent mit dem Titel Misère et Fourmis. Und das habe ich sicherlich falsch ausgesprochen. Aber Innocent kommt aus der 11-Millionen-Industriestadt Sao Paulo, aus der ersten Punk-Szene in Brasilien. Und angeblich ist die Band sehr respektiert da unter den Punks und sie haben die härteste und treueste Fangemeinde Brasiliens. Ihre Stücke handeln von ihrer Heimat bzw. von Überbevölkerung, Slums, Landflucht, Korruption und ja, beziehungsweise brasilianische Umstände. Aber gleichzeitig sind sie allgemein internationale Probleme und das ist vielleicht ein Grund, warum Punk sich durch so viele Länder verbreitet hat durch die Jahre. Und immer in jedem Fall ist es ein Minderheitsinteresse, eine Minderheit, die so kompromisslos und hart an die Probleme herangehen will. Also ich halte mich mit meiner Meinung diesmal zurück. Es lohnt sich vielleicht höchstens zu wiederholen, was ich über David Sylvian vor 14 Tagen sagte. David Sylvian machte immer den Eindruck auf mich, als ob er der Meinung wäre, dass brutales Verhalten, ob körperlich oder musikalisch, keine befreienden Wahrheiten beinhalten könnte. Naja, hier ist aus England jetzt die Gruppe Hysteria mit dem Titel Oblivion. Uns liegt eine Verkehrsmeldung vor, sie betrifft Niedersachsen. Vollsperrung der Autobahn A7 Kassel-Hannover Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Derneburg und Hildesheim. Die Umleitungsempfehlung der Polizei ab Anschlussstelle Derneburg über die U25 zur Anschlussstelle Hildesheim. Soweit die Nachricht aus dem Verkehrsstudio. Oblivion von der Gruppe Hysteria. Aus England kommt die Band und irgendwie merkt man das sofort. Das Stück, wie dieses nächste von der englischen Band Peter and the Test Tube Babies, klingen irgendwie sehr frisch, also sie kommen irgendwie weg von Klischees. Und ich will nicht patriotisch klingen jetzt, aber irgendwie merkt man, dass diese zwei Bands alles andere als abgestumpft und leblos sind. Und teilweise klingen Punk-Bands wirklich genauso müde und waschlappenmäßig, trotz der äußerlichen Energie, und sie klingen genauso müde wie Heavy-Metal-Bands. Now here's Peter and the Test Tube Babies jetzt mit dem Titel Let's Burn. Thank you. Und endlich, berichten Sie über was anderes als Saufen. Das war Peter in the Test Tube Babies mit dem Titel Let's Burn. Und nun aus Australien, die Band Civil Dissidents von dieser Samplerplatte Life is a Joke auf dem Weird System Label. Und die Civil Dissidents kommt aus Melbourne in Australien. Und ihre Texte handeln von Ausbeutung der Ureinwohner, Umweltzerstörung, Alkohol und Atombombentests, beziehungsweise sehr direkte, brutale Musik. Nick Cave und The Moodists und solche Gruppen sind zwar auch sehr hart und extrem mit einem Kunstanspruch und mit sehr verschwommenen, geistreichen, poetischen Texten. Sogar der Name The Birthday Party wurde von Dostojewskis Schuld und Sühne geklaut. Aber hier ist Trashpunk jetzt, was anderes aus Australien, von der Civil Dissidents. Hier ist der Titel The Buck Stops Here. Now the buck stops here from the Civil Dissidents. Und nun auch aus Australien, Radio Birdman. Also ich kann kein Englisch mehr. Also Radio Birdman aus Westgate in Australien. Und also Radio Birdman war eine Pop-Punk-Band. Und diese Platte stammt von 1978 von der LP Radio Up Here. Hier ist der Titel Descent into the Maelstrom. Thank you. Radio Birdman mit dem Titel Descent into the Maelstrom. Auf dem Sire-Label erschien die Platte namens Radios Appear. Und nun, diese nächste Band war die allererste Punkband in Südafrika. Sie heißt Riot Squad und hier ist der Titel Capital Investment. Von dem Sampler Life is a Joke. Das war die Gruppe Riot Squad aus Südafrika mit dem Titel Capital Investment. Und das war, wie gesagt, die allererste Punkband in Südafrika. Und sie singen Songs gegen Rassentrennung, Auslandskapital, also Capital Investment, wie der Titel auch hieß, und die alles kontrollierende Staatskirche NGK. Und NGK, würde man wahrscheinlich sagen. Sie haben immer früher heimlich Platten aufgenommen, also Underground, Untergrund in dem reinsten Sinne des Wortes. Aber jetzt leben sie in England, da sie Wert auf ihre Freiheit legen, wo sie natürlich sich überhaupt mehr Freiheiten erlauben können. Tja, das war, aber das Stück des Behörden, also stammt von der Zeit, als sie noch in Südafrika lebten. Aber nun jetzt aus Deutschland, aus Mönchengladbach, die Band AR Axig mit ja, ziemlich intelligenten Texten. Hier ist der Titel Hello and Goodbye, AR Axig aus Mönchengladbach. Oh, Spiel. Und bin mir das getan, er hat mir dann nicht zu viel. Die Macht so aus dem Sinne, er sieht krank genug das Spiel. Wer wird denn letzter Spinne, der ist nicht ohne Ziel. So, wir hatten zuerst die Band A.R. Axig aus Mönchengladbach mit dem Titel Hello und Goodbye von der Langspielplatte Vorsicht und danach die Neurotic Assholes, auch aus Deutschland mit dem Titel Verloren und Vergessen. Und nun eine Band, die eigentlich kaum eine Ansage oder eine Absage braucht. Eine ziemlich bekannte Hamburger Gruppe, Razzia, mit russischen Einflüssen anscheinend. Also hier ist der Titel Der Söldner von Razzia. Tja, die Gruppe Razzia aus Hamburg mit dem Titel Der Söldner. Und ja, es würde schon hinkommen, wenn diese nächste Band russische Einflüsse abgekriegt hätte. Und zwar kommt Tevit Kadett aus Finnland. Auf jeden Fall ist es die bekannteste und eine der ältesten noch bestehenden Hardcore-Bands. Aus Finnland. Also mit Hanoi Rocks haben sie wirklich überhaupt nichts gemeinsam. Ihr Schlagzeugspieler ist vor kurzem gestorben, aber sie machen weiter. Sie haben angefangen mit Coverversionen von den Sex Pistols, aber jetzt haben sie ihren eigenen Stil entwickelt. Also TV Kadett jetzt mit dem Titel The Message. Zwei Titel von der finnischen Band Tevet Kadett. Wir hatten zuerst The Message und danach Sota Endless Version. Und ein Stück kommt von Seite 1 und ein Stück von Seite 2 für diese Samplerplatte Life is a Joke auf dem Weird System Label. Und nun zum Schluss Musik aus Spanien. Und erst von der Samplerplatte ist die Band Shit SA. Und ihre Songs handeln von Konsumterror und Paranoien. Und es gibt die Band schon seit 6 Jahren. Und Shit SA sagen von sich, dass sie sich gründeten, um für ihren ersten Auftritt auf einer Fete die Gage in Form von Freibier zu kassieren. Und der Spruch hätte wirklich von Peter and the Test Tube Babies kommen können. Also Shit SA. Tja, nun zum Schluss, auch eine Band aus Spanien, Ultimo Resorte. Ich wünsche euch eine gute Nacht.